Zeuge Felix Ammann, Genossenschaftsbauer, 62 Jahre alt, 91. Verhandlungstag, 18.09.1964. War weshalb? Wegen Landesverrat. Wegen militärischem Landesverrats, Anstiftung zu gemeinsamen Diebstahl, Hehlerei, Urkundenfälschung. Stimmt's? Ja. Und Sie haben damals bekommen? 8 Jahre Zuchthaus. 8 Jahre Zuchthaus. Und die haben Sie verbüßt? In Kassel-Wehlheiden. Bis zum 4. November 1937. 4. November 1937. Wurden Sie dann entlassen? Nein. Nein. Sondern? Ich wurde überführt nach Halle zur Gestapo und da kam ich im Dezember nach Buchenwald. Nach Buchenwald. Und blieben dort bis wann? Bis September 1942. 42. Und warum oder was stand auf Ihrem Schutzhaftbefehl? Wegen der Gefahr staatsfeindlicher Betätigung. Betätigung. Im Jahr, Sie sagten, im September 1942 kamen Sie weg aus Buchenwald und wohin? Nach Auschwitz. Nach Auschwitz. Und blieben in Auschwitz bis wann? Bis zum 18. Januar 1945. Also bis zu diesem Marsch nach Großrosen? Ja, nein, nach Mauthausen. Nach Mauthausen. Herr Zeuge, was für einen Winkel haben Sie getragen? Einen roten Winkel. Roten Winkel. Und wo waren Sie untergebracht? In Auschwitz war ich erst in Block 6a, im Zugangsblock. Im Stammlager? Ja. Ja. Dann kam ich nach Block 3 zur Desinfektion. Von dort wurde ich kommandiert nach Birkenau ins Zigeunerlager. Und da musste ich die erste Zeit jeden Früh von Auschwitz nach Birkenau und abends wieder zurück. Bis naja, im Laufe des Jahres wurde ich dann dauernd kommandiert nach Birkenau. Wer war Ihr Vorgesetzter? Mein Vorgesetzter war der Oberscharführer Klär. Von wann bis wann, Herr Zeuge? Nur von der Desinfektion, wo ich in Auschwitz zur Desinfektion kam, bis zum Schluss. Ja, nun, da kommt es uns ziemlich drauf an. Wann kamen Sie zur Desinfektion? Würden Sie mir das nochmal sagen? Das war ungefähr im Oktober 1942. Ja. Herr Zeuge, sind Sie damit einverstanden, dass wir Ihre Aussage auf ein Tonband nehmen zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts? Ja. Sie kamen im Oktober 1942 zur Desinfektion? Ja. Also im September kamen Sie hin nach Auschwitz, waren dort zunächst im Block 6a. Und kamen im Oktober 1942 zur Desinfektion. Haben Sie da Ihre Unterkunft gewechselt? Ja. Wohin kamen Sie? Nach Block 3. Block 3. Und Claire war Ihr Vorgesetzter? Ja. Wissen Sie, Herr Zeuge, ob Claire in dieser Zeit, als Sie dorthin kamen, das heißt im Oktober 1942, noch Sanitätsdienstgrad im Krankenbau war? Nein, ich weiß nur, dass er Desinfektor war. Sie wissen, dass er Desinfektor war? Ja. Wer war denn von SS-Leuten weiterhin noch bei der Desinfektion eingeteilt? Da waren verschiedene, das hat sich öfters gewechselt. Also die bei mir mit waren. Ja. Ich hatte einen ständigen Begleiter immer im Lager, weil ich in verschiedene Lager musste zum Entlausen. Und auch wie hieß der? Auch in die Nebenlager. Wie hieß der Begleiter, der ständige Begleiter? Ja, da war mal ein Scharführer Stecker. Dann war Stecker. Rottenführer Scheimis. Wie hieß der Schein? Scheimis, Viktor Scheimis. Scheimis? Der war zum Schluss noch da. Scheimis. Scheimis. Ja. Dann war einer mit Namen Hagen, wie der mit Vorname hieß, weiß ich nicht mehr. Hm. Hagen, dann war ein Rumäne, der hieß Hans Graf. Haben Sie auch einen namens Koch gekannt? Nein. Einen namens Teuer? Nein. Nicht. Nun, Herr Zeuge, würde es uns mal interessieren, was Sie als Desinfektor gemacht haben? Ich habe als Desinfektor die Leute entlaust in der Desinfektionsanstalt. Also erst hatten wir die fahrbaren Desinfektionswagen mit Dampf. Und später, da wurde im Zigeunerlager eine Entlausung gebaut mit elektrisch, also wo die Heißluftkammern elektrisch betrieben wurden. In Auschwitz im Stammlager hatten wir auch eine Desinfektion mit Heißluft. Und später wurde dann gegenüber von Block 11 die neue Waschanlage gebaut, auch mit einer Desinfektion mit Dampf. Ja, Herr Zeuge, nun erstreckt sich ja die Desinfektion A auf die Kleider, B auf die Räume und C auf die Menschen. Ja, nicht? Wir haben Kleider entlaust, Menschen entlaust und Räume. Ja. Wie ging das nun vor sich? Wurde da eine Baracke geräumt, völlig, und Sie sind dann eingezogen und haben... Wenn nun ein ganzer Block entlaust wurde, ja, da wurde die Baracke geräumt. Ja. Die Mitgefangenen, die kamen alle in die Entlausung, also in die Desinfektion. Und dann haben wir sie gruppenweise in den Block reingeholt, wurden sie entkleidet. Die Körperhaare, alles wurde entfernt. Und dann wurden sie eingerieben. Und dann mussten sie eine Weile stehen bleiben. Mittlerweile kamen die Kleider in den Dampfkessel oder in die Heißluftkammer. Und das dauerte immer so 1,5 bis 2 Stunden, bis bei 105, 100 bis 10, 110 Grad, bis die Kleider wieder rauskamen. In der Zwischenzeit, dann wurden die Leute gebadet und mussten dann auf der sogenannten reinen Seite warten, bis sie ihre Kleider wieder bekamen. Und was geschah inzwischen mit den Räumen? Die Räume, da wurden die Decken, wurden entweder in die Desinfektion gebracht, wurden in den Heißluftkammern desinfiziert oder auch, wenn es zu viel war, da wurden die Blocks, die Decken wurden in die Blocks aufgehängt und die Blocks wurden luftdicht abgeschlossen, die Tür, die Fenster verklebt, an die Türen wurde Sand noch hingeschaufelt und dann kam Zyklon B in die Baracken. Mhm. Wurden Sie ausgebildet in der Behandlung mit dem Zyklon B? Nein. Nein. Wissen Sie, ob in diesem Zyklon B ein gewisser Warnstoff drin war? Nein. Nein. Haben Sie mal selbst von diesem Zyklon B irgendwie etwas eingeatmet? Ja. Hatten Sie da einen starken Reizhusten hinterher? Eigentlich nicht. Ein süßlicher Geschmack auf der Zunge. Und dann wurden die Glieder, die wurden schwer wie Blei und man wollte nur schlafen. Mhm. Hatten Sie nicht den Eindruck, dass in diesem Gas ein Stoff enthalten war, der starken Husten und Brechreiz hervorgerufen hat? Nein. Nein. In welchen Behältnissen war denn das Zyklon B? In Blechbüchsen. Da gab es kleine Blechbüchsen und größere Blechbüchsen. Kleinere und größere? Ja. Und wie wurden die geöffnet? Da war eine eiserne Krone mit Zacken. Die wurde draufgelegt und mit dem Hammer draufgeschlagen. Und da war der Deckel durchgeschnitten. Und wie sah denn das Zeug aus, was da drin war? So ungefähr so grau wie hier die Tisch, wie der Tisch, die Platte. Und in welcher Form? Das war so eine Art Kieselgur. Ja. Da war das gedrängt. Ja. Mhm. Nun, wie entwickelte sich denn der Rauch, der aus diesen Büchsen dann oder aus diesem Gas herauskam? Hatte der eine besondere Farbe? Nein. War der nicht braun? Das habe ich nicht gesehen. Weil ich Fenster vielleicht gesehen? Nein, auch nicht. Auch nicht gesehen. Auf diese Weise haben Sie also Desinfektionen durchgeführt teils von Menschen, teils von Kleidern und teils von Räumlichkeiten. Nun, wem unterstand denn nun Ihr Vorgesetzter Claire? Der unterstand dem Lagerarzt und dem Standortarzt. Ja. Und wer war denn Standortarzt, wie Sie im Oktober 1942 dort waren? Ja, wenn es mal recht ist, da war das ein Dr. Wirt. Ja. Haben Sie auch einen Dr. Ullenbrock kennengelernt? Ja, aber nur im Namen nach. Ja? Persönlich nicht. Was war denn der? Der war auch Standortarzt. War auch Standortarzt? Ja. Gleichzeitig mit Dr. Wirz oder vorher oder nachher? Nein, der muss nachher da gewesen sein. Ja, der Dr. Wirz ist uns gerade gesagt worden, war bis zum Ende und bis zur Evakuierung des Lagers da. Naja, ich habe ja mit dem nicht so weit zu tun gehabt. Ja, das glaube ich. Aber weil Sie eben meinten, Dr. Ullenbrock sei der Nachfolger des Standortarztes Dr. Wirz gewesen. Also das kann nicht stimmen. Das kann schon möglich sein, dass ich mich da irre. Dass Sie sich irren. Dass der vorher da war. Hm. Ja. Sie sind also da, wie Sie uns eben gesagt haben, durch das ganze Lager gekommen. Waren Sie auch in den Krankenbaracken? Ja, wenn die Krankenbaracken desinfiziert wurden, da kamen wir auch in die Krankenbaracken. Ja. Können Sie sich entsinnen, dass einmal eine Krankenbaracke oder beziehungsweise ein Krankenblock mit Fleckfieber befallen war und dass man dann die Desinfektion so durchführte, dass man die Menschen vergaste und die Blocks ebenfalls? Also ich kann mich entsinnen, dass im Männerlager mal ein Block desinfiziert wurde, der mit Gas nachher, also Gas ausgeschüttet wurde und blieb 24 Stunden unter Gas stehen. Und nachdem die Zeit um war, da wurden die Fenster und die Türen geöffnet. Wenn es mal recht ist, war es sogar an einem Sonntag. Und dass da einige Sanitäter umgefallen sind von dem Gas, die geöffnet hatten. Ja, und was war denn mit den Menschen, die vorher in diesem Block waren? Die wurden vorher entfernt, die wurden weggefahren. Die wurden weggefahren? Ja. Und wann war das ungefähr? Das kann gewesen sein, die erste Zeit, wo ich in Auschwitz war, im Oktober oder November 1942. Oktober oder November 1942. Wissen Sie, ob Claire bei dieser Vergasung da auch mitgewirkt hat? Nein. Nein? Nein. War der gar nicht zugegen? Nein, ich kann mich nur entsinnen, dass der Lagerarzt zu mir kam und verlangte 300 Häftlingskleider. Die hatte ich aber nicht da. Und dann nahm er Mäntel mit. Wie hieß der Arzt? Das weiß ich schon. Wissen Sie nicht mehr. Dann nahm er Mäntel mit und da sagte er, dass ein Krankentransport nach Birkenau ginge. Damit sie sich nicht erkälten, müssten sie andere Kleider bekommen. Und die Mäntel? Die kamen dann am selben Tag abends wieder zurück von Birkenau. Und da erfuhren wir, dass die 300 Mann, dass die in die Gaskammern gegangen sind. Ja. Haben Sie in diesem Zusammenhang auch einmal mit Dr. Mengele zu tun gehabt? Ja. Und was hat der Ihnen jeweils gesagt? Dr. Mengele, der hatte sein Büro im Zigeunerlager in der Entlausungsbaracke. Ja. Und da, so oft wie er nun da war, da kam er auch und sah zu, was wir machten und wie das alles vor sich ging. Sie sind im Februar oder März 1943 in das Zigeunerlager gekommen? Ja. Als Desinfektor? Ja. Und wie lange sind Sie dort geblieben? Dort war ich bis zur Auflösung des Zigeunerlagers Das war am 1. August 1944. Da wurde das Zigeunerlager geräumt. Und später, da kamen dann ungarische Juden in das Lager. Und nachdem das Lager dann wieder von denen geräumt wurde, da kamen Frauen mit Kindern in das Lager. Am 1. August 1944, sagten Sie, ja, haben Sie diese Liquidierung des Zigeunerlagers erlebt? Ja. Wo waren Sie damals? Ich war in der Baracke, in der Desinfektionsbaracke. Ja. Und die Baracke, war die im Lager oder vor dem Lager? Die war im Lager, das im war Lager. Die letzte Baracke im Lager. Die letzte, ja. Also nach der Rampe zu? Ja. Ja. Und war diese Räumung des Zigeunerlagers am Tag, morgens, mittags, abends oder in der Nacht? Also am Tag vorher, oder schon ein paar Tage vorher, da wurden die Transporte zusammengestellt, angeblich für in Arbeitskommandos nach Deutschland. In Munitionsfabriken, wie es hieß. Und nachdem der letzte Transport abends die Rampe verlassen hatte. Ja, die sind auch tatsächlich abtransportiert worden. Die sind abtransportiert worden. Da waren noch ungefähr 4.800 Zigeuner im Lager. Die wurden abends um 8 Uhr, so nach Einschluss, wurden die auf Autos verladen. Das heißt, es wurde abgesperrt bei uns an der Baracke. Da standen 4 SS-Leute mit Maschinengewehren, sodass wir nicht raus konnten. Und dann wurden die Blocks leer gemacht, auf Auto verladen und weggefahren. Können Sie uns irgendeinen Namen nennen von Leuten, die bei diesem Abtransport zugegen waren? Nein. Nein. Haben Sie, oder waren da auch Kinder in diesem Zigeunerlager? Ja. Ja. Haben Sie etwas davon gemerkt, dass sich Kinder versteckt haben in dem Zigeunerlager bei diesem Abtransport? Also ich persönlich habe die Kinder nicht gesehen, die sich versteckt haben. Aber ich habe gehört von dem Sanitäter. Welchem Sanitäter? Der war im Krankenbau, das war ein Volksdeutscher. Der hatte so polnischer Name gehabt. Und der hatte mir gesagt, dass 4 oder 5 Kinder sich in dem Kamin von den Öfen, da standen solche große gemauerte Öfen, dass die sich darin versteckt hätten. Und die hätten sie rausgeholt, also am Dach, und hätten sie nach dem Krematorium geschafft. Und eine Frau hatte sich im Kanal versteckt, die wurde auch rausgeholt. Und zwar war ein Kapo aus dem Männerlager, ein Schechenjub nannten wir den, der mit der anscheinend posiert hatte. Und er hat sie ein Tag oder zwei hat er sie im Kanal gelassen. Und nun war doch das mit der Lebensmittelversorgung schlecht, dass er die mit Lebensmitteln versorgen konnte. Und da ging er dann zu Dr. Mengele und hat ihm das gesagt. Und Dr. Mengele hat ihm versprochen, dass die Frau ins Frauenlager überführt würde. Infekturen morgens kamen. Manchmal hatte ich 2, 3 bei mir im Lager. Und wenn sie sich da unterhielten, dass sie nachts wieder Dienst hatten und dass der Oberscharführer Claire mit dabei war bei den Vergasungen. Das haben die erzählt? Ja. Das waren aber Vergasungen, die bereits in den neuen Krematorien stattfanden. Ja, ja. Haben Sie auch etwas davon gehört, dass er früher in dem alten Krematorium noch Vergasungen durchgeführt hat? Nein. Nein. Wissen Sie, ob er das Zyklon B besorgt hat für diese Vergasungen? Ja, das wurde meistens mit dem Sanitätswagen, wie ich von den SS-Leuten gehört habe, mit hingefahren. Ich selbst habe mal Zyklon B in Krematorium 2 geholt, 4 Blocks zu desinfizieren, 4 Blocks zu vergasen. Im Krematorium 2 abgeholt? Ja. Wissen Sie, wo das sonst normalerweise aufbewahrt wurde? Nein. War Ihnen das sogenannte Theatergebäude ein Begriff? Nein. Nein. Hat auch Claire selbst von Vergasungen gesprochen? Habe ich nie gehört. Ja. Sie haben bei ihrer Vernehmung vor dem Kreisgericht in Weißenfels am 16.11.1962, Vorhaltblatt 14.178, haben Sie einmal gesagt, Josef Klär erzählte seine Verbrechen oftmals am anderen Morgen seinen anderen Kumpanen. Diese Gespräche habe ich vielfach mit anhören müssen. Es kam manchmal vor, dass die sich unterhielten. Meistens waren sie doch noch betrunken, wenn sie morgens kamen. Und dass sie sich dann unterhielten und dass sie nachts Vergasungen durchgeführt hatten. Also, aber Sie sagten vorhin auf meine Frage, Claire war da nicht dabei. Ja, da waren doch immer so viele, dass man da manchmal heute nach 20 Jahren doch nicht mehr das so genau definieren kann. Aber ich kann mich entsinnen, dass doch geschehen war, dass er sich darüber unterhielten. Ja, nur haben Sie mir vorhin gesagt, Claire sei dabei nicht zugegen gewesen. Doch, die hatten sich damals unterhalten. Die? Über einschließlich Claire. Über ihre Nachtarbeit. Vorhin sagten Sie, dabei wäre Claire nicht dabei gewesen. War er doch dabei? Doch, der kam doch nur die Woche 3-4 Mal. Manchmal war er noch öfters da, fast jeden Tag. Ja, Sie haben gesagt, der Dr. Mengele, der wäre auch im Zigeunerlager gewesen. Und hat er Ihnen vorher angekündigt, wenn ein Krankenblock desinfiziert werden musste? Ja. Und was hat er Ihnen da etwa gesagt? Ich kann mich entsinnen auf den Krankenblock in Mexiko. Das war das Lager, wo die ungarischen Judenfrauen nackt drin waren, also ohne jegliche Bekleidung. Da sagt er zu mir morgen früh, da wird der Krankenbau in Mexiko desinfiziert, weil Scharlachverdächtige drin waren. Und da mussten wir, der andere Tag früh, mussten wir hin und mussten den Krankenbau ausspritzen. Womit? Mit Lysol-Lösung oder Infregol. Also nicht etwa mit einer Mischung aus diesem Zyklon? Nein. Gas, nein. Und was geschah mit den Kranken, die da drin waren? Die hatten sie abends nach dem Krematorium geschafft. Haben Sie etwas davon gehört, dass Claire auch mit Phenol umgegangen sein soll? Ja, das habe ich aber bloß gehört, erzählen. Erzählen? Und ja. Was wurde Ihnen erzählt? Dass er Spritzungen gemacht hätte mit Phenol. Ja. Von den Polizei- bzw. politischen Abteilungsangehörigen, haben Sie da etwas gehört oder gesehen oder erlebt? Gesehen habe ich von denen nichts. Nichts. Gehört hat man viel. Und einmal, da wurde bei mir der Elektriker, der wurde abgeholt und kam in Arrest. Ich hatte zwei Elektriker bei mir, weil das alles elektrisch ging, die Entlausung. Und der eine, Horst Jonas, der wurde eines schönen Tages abgeholt und kam in Arrest. Ich brauchte doch nun zwei Elektriker, weil es Tag und Nacht ging. Und da kam der Rottenführer Brot, da frug ich den, ob der Elektriker bald wiederkäme, sonst musste ich zusehen, dass mir andere Elektriker bekämen. Den können sie abschreiben, sondern der kommt nicht wieder. War Brot auch im Zigeunerlager? Ja. Und wer hat denn den Häftling, diesen Elektriker, abgeholt damals? Das kann ich noch nicht mal mit Bestimmtheit sagen. Wie hieß er? Jonas? Ja. Und wann war das ungefähr? Das muss so im Juni, Juli 44 gewesen sein. Juni, Juli 44. Ja. Sagen Sie mal, waren Sie in dieser Zeit, wo Sie dort waren in Auschwitz, auch einmal eingesperrt? Ja. Im Bunker? Ja. Wann war das? Das muss im Juli oder, ja, das weiß ich jetzt nicht mehr genau, ob da die Zigeuner schon raus waren. Nein, die waren noch drin. Das kann so im Juni gewesen sein, Juni oder Juli. Welchen Jahres? 44. Juni oder Juli 44. Ja. Und warum sind Sie dorthin gekommen in den Bunker? Da war der Hauptscharführer, na, Page und das andere, wie hieß denn der noch, der Lagerführer, Palitsch. Der hatte die... War der 44 im Juni noch da? Ja, der war damals noch da, dadurch kam ich in den Bunker. Ich nehme nun an, dass es 44 war zu der Zeit. Nummer? Wie? 100? 53. Ja. Ja. Ja, also es war offensichtlich ein Jahr vorher. Das kann möglich sein. Ja. Das ist eine lange Zeit vorbei. Und warum, was war da los mit dem Park? Da hatte die Blockälteste von 30. Seite 53. Und die hieß Vera Lukan, die war von Riga. Die kam zu mir und hatte mir erzählt, dass sie während des Appells im Block bleiben musste. Der Lagerführer Palic hätte ihr das befohlen. Und das war doch sonst, wenn Appell war, musste doch alles auf den Appellplatz. Und dann kam auch der Lagerführer und ging in den Block hinein. Ja. Und wo der eine Weile drin war, da bin ich dann rüber ins Lazarett und habe dem Sanitäter gesagt, er sollte mal in den Block gehen. Und die Blockälteste wäre drin und Palic hätte sie drin gelassen, was da los ist. Und da ging der rein und hat natürlich gesehen, was los war. Dass Palic die Blockälteste zwingen wollte, geschlechtlich zu verkehren. Und da hat er da Meldung gemacht. Und da kam der Sanitäter. Der hat das gemeldet. Und da kam ich in den Bunker und die Blockälteste. Ich war aber bloß einen Tag drin. Ja. Da wurde ich vernommen, wann der reingegangen ist und wann er rausgegangen ist und wie lange er drin war. Ich hatte ja keine Uhr, das konnte ich nicht feststellen. Und wieso, dass der Sanitäter das gewusst hätte, sag ich, der hat mich gefragt, wo der Lagerführer hin ist. Und da hab ich ihm gesagt, dass er im Block 30 ist. Und wer hat Sie damals vernommen, wie Sie im Bunker waren? Das kann ich nun heute nicht wissen mehr sagen. Wissen Sie nicht mehr? Nein. Also kein Bekannter? Das kann ich heute nicht mehr sagen. Ja, Sie waren 2 Tage im Bunker. Das kann möglich sein. Am 16.10.43 sind Sie eingeliefert worden, am 18.10. sind Sie entlassen worden. Sie sind doch am 9.06.02 geboren. Ja. In Altenkassel. Altenkessel, Kreisterbrücken. Ja. Und hatten die Nummer 78.581. Ja. Nun, Herr Zeuge, kannten Sie auch zum Beispiel den Adjutanten Mulka? Persönlich nicht. Nicht. Aber ich war mal an der Rampe, wenn es mal recht ist, war das noch an der alten Rampe. Und wenn nun neue Gestalten dort auftauchten, die man nicht kannte, da fuhr ich den bekleideten SS-Mann, der bei mir war, wer ist denn das? Und da sagt er mir, das ist der Adjutant vom Kommandanten. Ja, und wieso wussten Sie, dass der Mulka heißt? Weil er mir es gesagt hat. Hat sie Ihnen gesagt? Ja. Warum waren Sie damals auf der Rampe? Ich hatte ein Kommando noch mit, die auf der Rampe die Waggons desinfizieren mussten. Und war da ein Transport angekommen, wie Sie dahin kamen? Ja. Waren die Leute noch auf der Rampe? Die Leute wurden gerade selektiert. Wer hat denn das gemacht? Ja, da standen die Lagerärzte standen immer da. Und der stand auch mit dabei. Wer nun den Ausschlag gegeben hat, das weiß ich nicht. Wissen Sie, welche Ärzte da dabei standen? Welche Lagerärzte? Nein, das weiß ich heute auch nicht mehr. Ja, kannten Sie auch den Lagerführer Hofmann? Ja. Und was wissen Sie von ihm? Er war mal im Zigeunerlager. War mal ein Lagerführer Hofmann. Ja. Und können Sie sagen, dass er irgendwelche auffälligen Anweisungen gegeben hat? Oder? Nur der Lagerführer, Rabottführer und alle, die haben doch immer die Selektionen mit durchgeführt. Mit durchgeführt? Ja. Welche Selektion auf der Rampe oder meinen Sie jetzt Selektion im Lager? Selektion im Lager. Im Lager. Und ja. Wie spielten die sich ab? Da wurde ein Block, alles in die Blocks, wurde zugemacht. Und da war der Arzt oder die betreffenden Lagerführer oder Rapportführer, was da war, SS-Leute, die gingen dann mit. Da wurde die Tür aufgemacht, dann hieß es alles ausziehen. Und da mussten sie die Kleider auf den Arm nehmen, kamen aus dem Block rausspaziert und die standen nun vorne und auf der Seite, da standen nun ein paar SS-Leute mit Knüppel und dann hieß es rechts, links. Was rechts ging, die kamen dann in den Todesblock und die links, die kamen dann in den Block, wo sie noch arbeiten mussten. Und wenn nun einer mal die falsche Richtung lief, im Lager wusste man ja meistens, was das bedeutet. Und da habe ich immer zugesehen, dass eine Frau, dass die vom Todesblock noch mal in den anderen laufen wollte, die haben sie dann gleich totgeschlagen. Und bei diesen Selektionen war der Hofmann dabei? Ja. Und war er auch derjenige, der da bestimmt hat, rechts oder links? Das hat meistens der Arzt gemacht. Weißt du was? Wissen Sie, welcher Arzt? Ja, das war unterschiedlich. Da habe ich Mengele mal gesehen. Und dann war mal ein Vertreter da, wo Mengele Urlaub hatte. Das war richtig, hieß der Lukas. Wie sah denn der aus? Er war groß, etwas größer wie Mengele, blond, also nicht so schwarz. Mengele war ganz schwarz. War das in dem Zigeunerlager? Ja. Hatte er noch vollen Haarwuchs? Ja, das kann ich noch nicht sagen, da hat er die Mütze aufgehabt. Mütze aufgehabt. Und wieso wussten Sie, dass dieser Arzt Dr. Lukas war? Wenn nun ein Fremder kam, den man nicht gekannt hat, dann hat man sich doch erkundigt, wer ist denn das? War denn das der Lagerarzt im Zigeunerlager? Ja, wo Mengele Urlaub hatte. Wo Mengele Urlaub hatte? Wann war denn das ungefähr? Ja, Mengele war mal weg über Winter. Denn ich kann mich entsinnen, wo er zurückkam. Da sagte er noch zu mir, na, Sie sind gut über den Winter gekommen. Ja, über Winter. Und meinen Sie, dass es da in dem Winter gewesen sei? Das kann möglich sein. Man hat so viele gesehen, dass man sich auf die Einzelheiten so gar nicht Zeuge, das gebe ich Ihnen ohne weiteres zu. Aber andererseits ist es für uns natürlich von ungeheurer Wichtigkeit, zu wissen, ob Sie sich da nicht irren können, ob es wirklich Dr. Lukas war. Also ich frug den Desinfektions- und Sanitäter, der bei mir war, wer das ist, und da sagte er Dr. Lukas. Und das wäre im Winter 43 gewesen. Ob das? Ja, 43. Das kann nicht möglich sein. Ja? Genau kann ich das noch nicht sagen. Also ich will mich da nicht festlegen. War es vor Weihnachten oder nach Weihnachten? Ja. Ich will nichts Unrichtiges aussagen. Nun weiter. Haben Sie dann auf diesem Marsch nach Mauthausen, sagten Sie, ja, erlebt, dass Menschen unterwegs totgeschossen wurden, die nicht, ja, mehr mitlaufen konnten? Ja. Wer hatte denn die Leitung für diesen Marsch? Soviel ich mich entsinne, frug ich den Desinfektor, der bei mir war, der Scheimis, wer der Kommandoführer wäre. Gesehen habe ich keinen, und da sagte er mir Hoffmann. Hoffmann. Sturmführer Hoffmann. Und zwar war das der frühere Lager. Das weiß ich nicht. Ob das der Lagerführer war oder andere Hoffmann. Was gab es denn noch für einen anderen Hoffmann? Da war dann noch ein Sturmführer bei der Truppe. Also das wissen Sie nicht genau. Nein. Weil Sie nämlich bei Ihrer richterlichen Vernehmung vor dem Kreisgericht in Weißenfels, Blatt 14.179, gesagt haben, der ehemalige Schutzhaftlagerführer Franz Johann Hoffmann war Transportleiter. Das kann schon möglich sein, dass ich das damals ausgesagt habe, aber gesehen habe ich ihn nicht, und ich habe gefragt, wer der Kommandoführer, der Transportleiter ist, und da wurde mir gesagt, Sturmführer Hoffmann. Er gab den Posten den Auftrag, diejenigen Häftlinge, die nicht mehr laufen konnten, auf der Stelle zu erschießen. Die wurden ja auch erschossen. Die SS-Posten haben uns dieses selbst erzählt. Ja. Ja. Die Straße war ja besäumt links und rechts mit Toten. Ja, nun haben Sie heute gesagt, es war der Hoffmann, ich weiß aber nicht, welcher Hoffmann. Und damals bei dem Richter in Weißenfels haben Sie gesagt, es war der Schutzhaftlagerführer Franz Johann Hoffmann. Wieso kannten Sie denn die Vornamen dieses? Weil ich annahm, dass der Lagerführer mit uns wegging und dass Hoffmann, dass der Lagerführer war. Ja, und wieso kannten Sie dessen Vornamen? Weil ich frug, wie der heißt. Und da haben Ihnen die Posten die Vornamen von dem? Die Posten nicht, das war der Desinfektor. Der Desinfektor? Der, ja, hat Ihnen die ganzen Vornamen von dem Hoffmann mitgeteilt? Ja. Und die haben Sie alle im Gedächtnis behalten? Ja. Ich habe an den Zeugen sonst keine Fragen mehr. Das Gericht, nicht die Staatsanwaltschaft. Ja, Herr Richter, Ergänzungsrichter. Als da Klee Ihr Chef war, ja, wie Sie kamen, wie Sie zum Desinfektionskommando abkommandiert wurden, im Block 3 wohnten, haben Sie da Klee jeden Tag gesehen oder kam es einmal vor, dass Sie eine Weile nicht sahen? Den sah ich auch eine Weile nicht. Also er war also der Chef? Ja. Und waren da bei den Desinfektoren, die immer mit Ihnen gingen von der SS, waren das meistens Dienstgrade, also Unterscharführer oder wenigstens Ordenführer? Nun, da waren auch gewöhnliche dabei, SS-Leute. Also, waren auch dabei? Ja. Aber Dienstgrade waren auch dabei? Ja, Unterscharführer, Rottenführer. Mhm. Und kam es da auch vor, dass sie eine ganze Baracke desinfizierten, ohne dass der Klär da mal gucken gekommen war? Das kam auch vor. Mhm. Dankeschön. Herr Staatsanwalt. Herr Ammann, Sie sagten, dass Sie im Oktober 1942 nach Auschwitz gekommen sind. Kann es möglich sein, dass die Eintragung beim Internationalen Suchdienst in Arolsen stimmt, dass das am 27. November 1942 war? Kann es möglich sein? Das kann möglich also sein. Also etwa nicht im Oktober, sondern im... Das kann möglich sein. Ich war im Buchenwald in dem Versuchsblock. Ja. Einige Zeit, aber Versuche wurden mit mir keine gemacht, ich kriegte keine Spritzen. Und ich bin nachts aus dem Versuchsblock raus geschmuggelt worden in den Transport nach Auschwitz. Ja. Also ich meine, es könnte möglich sein, ja. Nun sagten Sie, dass Sie den Dr. Mengele bei diesen Selektionen im Zigeunerlager beobachtet haben, ja? Im Zigeunerlager und auch in den anderen Lager. Und auch in den anderen Lagern, ja. Und Sie sagten dann, dass ein anderer Arzt dort gewesen sei, den Sie als Dr. Lukas bezeichnen, weil er Ihnen so bezeichnet worden ist. Hat der das auch gemacht, in derselben Weise? Können Sie sich damit mit Sicherheit daran erinnern? Ja. Ja. Können Sie sich mit Sicherheit daran erinnern, dass das derselbe Mann gewesen ist, der Ihnen als Dr. Lukas bezeichnet worden ist? Das kann ich mit Sicherheit nicht sagen. Ja. Mit Sicherheit nicht. Sie meinen nur so ungefähr, aber mit Sicherheit können Sie es nicht sagen. Nein. Ja. Wie oft haben Sie denn diesen Mann bei dieser Selektion gesehen, bei solchen Selektionen gesehen im Lager? Selektionen fanden in jeder Woche statt. Ja. Naja. Haben Sie noch irgendein Erinnerungsbild heute und jetzt im Augenblick, ob das fünfmal war oder mehr als fünfmal oder weniger als fünfmal? Das war unterschiedlich. Manchmal da drei, viermal in der Woche. Ja. Aber nicht immer im selben Lager. Ja. Ich glaube, wir verstehen uns nicht ganz. Ich meine, ob Sie den Mann, der möglicherweise Dr. Lukas hieß, vier- oder fünfmal bei solchen Selektionen gesehen haben oder 20 Mal? Nein. Wie viel Mal ungefähr? Also etliche Mal habe ich ihn gesehen in C-Lager und im B-Lager. Bei solchen Selektionen? Ja. Ja. Können Sie sich erinnern, ob das auch im Winter war, da Schnee gelegen hat? Da kann ich mich nicht mehr erinnern. Dankeschön, ich habe keine. Wie oft haben Sie den Angeklagten Hofmann, den Lagerführer im Zigeunerlager, bei diesen Selektionen gesehen? Im Lager selbst, im Zigeunerlager, da war nur eine Selektion. Und die war also vor dem das Lager leer gemacht wurde. Ja, aber Sie haben vorhin gesagt, Hoffmann als Lagerführer im Zigeunerlager habe ich bei Selektionen gesehen. Auch in anderen Lagern. Aber wenn er nur Lagerführer im Zigeunerlager war? Das spielte keine Rolle. Die Lagerführer sowie die Ärzte, die waren immer bei der Selektion im Lager und an der Ramme dabei. Mhm. In welchem anderen Lagerabschnitt haben Sie den Angeklagten Hofmann dann also gesehen? Im C-Lager. Und? Und dann war ich einmal im B-Lager, wo früher die Familien, die Tschechen drin waren. Ja. Und wie oft ist das etwa gewesen? Ja, das kann ich nun auch nicht mit Bestimmtheit mehr sagen. Dreimal, viermal. Denn einmal mit Sicherheit? Bestimmt. Dankeschön. Herr Rechtsanwalt Aumann. Eine Frage, Herr Zeuge. Was hatten Sie denn eigentlich mit dem Angeklagten Klär sachlich persönlich zu tun? Sie haben bisher nur gesagt, er war Ihr Vorgesetzter. Klär gab Anweisungen, wenn andere Lagerabschnitte, also zum Beispiel Außenlager, wie Kobier oder Jawoschnu, Jawischowitz, wenn die entlaust werden sollten. Und dann kam er und sagte, das Lager wird entlaust, morgen geht's da und dahin. Ist er jemals mit Ihnen rausgefahren? Nein. Da fuhr immer der Begleiter mit, der bei mir war. Aber Claire kam meistens hin und hat sich überzeugt, dass es auch durchgeführt wurde. Und ich kann mich noch sehr gut entsinnen, als ich in Kobier war, dass Claire kam und wir mussten plötzlich abbrechen und mussten nach Auschwitz mit den Entlausungsmaschinen zurück. Und mein Begleiter, das war damals der Scheimis, der war gar nicht da, dass ich sogar nachher mit dem Auto allein zurückgefahren bin nach Auschwitz, weil der in Katowice war. Ja, dann eine weitere Frage. Sie sagten uns vorhin, dass Ihrer Ansicht nach Claire ab Oktober 1942 nicht mehr im Krankenbau tätig war. Hatten Sie denn einen Überblick über den Krankenbau? Konnten Sie denn beobachten, wer dort tätig war? Das habe ich nicht so gesagt, dass Claire nicht mehr im Krankenbau tätig war, denn die Desinfektion gehörte mit zum Krankenbau. Ich kann nur nicht behaupten, ob er im Krankenbau selbst tätig war. Dankeschön. Herr Dr. Kaul. Herr Ammann, Sie haben auf die Frage des Herrn Vorsitzenden gesagt, Sie sind vom 4. Strafsenat des Reichsgerichts zu Landesverrat verurteilt worden. Ja. Nicht zu Landesverrat, sondern wegen Landesverrat, zu 8 Jahren Zuchthaus verurteilt worden. Worin bestand denn der Landesverrat? Ich hatte damals Stahlhelm-Rundschreiben von Weißenfels an einen Kameraden aus Saarbrücken geschickt. Und ein Mitbewohner von mir, also in Weißenfels, der fuhr mit mir damals, wo ich heimgefahren bin, nach Saarbrücken. Und ohne mein Wissen hatte der Leunerpläne mitgenommen und hat sich Verbindung gesucht und hat sie an die Franzosen verkauft. Gut. Sind Sie wegen der Leunerpläne oder sind Sie wegen der... Wegen den Stahlhelm-Rundschreiben verurteilt worden und das Gericht hat angenommen, dass ich auch von den Plänen gewusst hätte. Ja, Moment, darf ich mal dazwischen fragen, mir ist das nicht klar. Das war doch am 4. Juli 1931, als Sie verurteilt wurden. Und das war die Tat vermutlich noch vorher gewesen, vor dem Juli. War es denn damals, da war der Stahlhelm, doch nicht verbotene Organisation. Warum? Aber die militärischen, Herr Vorsitzender, Sie kennen nicht die seltsame Rechtsprechung des vierten Strafsenats des Reichsgerichts, der die an sich verbotene Militarisierung der getarnten militärischen Rechtsverbände und der Verrat oder die Entlarvung dieser militärischen Rechtsverbände bereits als Landesverrat verurteilte. Dr. Kaul, es wäre mir lieber gewesen, ich hätte das aus dem Mund des Zeugen gehört. Dass Sie das wissen, das kann ich mir vorstellen. Ich dachte, Sie wissen es nicht, sonst hätte ich Sie nicht beantwortet. Herr Präsident. Ich frage nicht immer nur, wenn ich etwas nicht weiß. Danke für den Interesse. Bitte schön. Ja, bitte schön. Was war los gewesen? Darf ich dazu mal was sagen? Ja. Mir wurde damals unterstellt, dass ich der Ansicht war, der Stahlhelm sei eine private Organisation. Ja. Und ich habe vor Gericht auch ausgesagt, ich war der Überzeugung, dass der Stahlhelm eine private Organisation ist. Ja. Und habe auch dem Gericht erklärt, wenn das Gericht mich aber bestraft wegen diesen Stahlhelm-Rundschreiben, dann beweist das Gericht dem Ausland, dass der Stahlhelm keine private Organisation ist, sondern eine militärische. Ja. Und nun würde mich... Und da wurde mir unterstellt, jawohl, ich war der Überzeugung, dass der Stahlhelm eine private Organisation ist, aber der die Rundschreiben von mir gekriegt hat, der wäre der Überzeugung gewesen, es wäre eine militärische Organisation. Ja, und was geschah denn mit den Rundschreiben? Die Rundschreiben hatte der, weil die sich, das war ein der Vorsitzende von der Kommunistischen Partei, von Altenkessel, und die wollten nur wissen, was der Stahlhelm für Übungen macht und was die vorhaben. Ja, und wozu wollte denn das wissen? Wir wollten sich informieren, was gemacht wird. Um den rechtsradikalen Umtrieben offenbar zu begegnen, Herr Direktor, falls Sie das nicht wissen, aber ich dachte sicherlich. Ja, bitte schön, fragen Sie weiter. Sagen Sie, Herr Ammann, das Zyklon B, Sie sind indirekt danach gefragt worden, konnten Sie das riechen? Hatte das einen üblen Geruch? Ja, er hat gesagt, einen süßlichen Geruch. Nein, Entschuldigung. Er hat gesagt, einen süßlichen Geschmack. Geschmack. Nein, er hat... Also, zunächst möchte ich fragen. Ja, also ich möchte weiter. Gerne wissen, ob dieser Zyklon B, das Sie zur Desinfektion benutzt haben, ob man das riechen konnte. Also, wenn man einmal von dem Gift geschluckt hatte, wie es mir mal ging, und dann, wenn man da hinkam in die Gegend, hat man sich umgedreht und ist weg, unwillkürlich durch den Geruch, aber den Geruch, den konnte man nicht so wahrnehmen. Haben Sie denn verstanden? Der Herr Vorsitzende hat Sie nämlich danach gefragt und ich habe das Gefühl gehabt, als ob Sie die Frage nicht recht verstanden haben. Der Herr Vorsitzende fragte nämlich nicht nach dem Geruch, sondern er fragte, ob dem Zyklon B Warnstoff beigemengt war. Nein. Sie verstehen die Frage, ja? Ja. Also ich habe da nichts wahrgenommen, dass da Warnstoffe drin waren. Auf den Büchsen war doch ein Plakat. Ich ja. habe das Plakat in irgendeiner Akte, in einer meiner Handakten. Da steht mit Warnstoff drauf. Zyklon B mit Warnstoff. Und dann hatten wir, gab es in Auschwitz später, als dieses Zyklon B für die Ermordung von Menschen benutzt wurde. Da stand nämlich nicht mehr mit Warnstoff. Da stand drauf, Achtung, ohne Warnstoff. Also können Sie uns dazu etwas sagen? Ich kann mich nur entsinnen, dass auf den Plakaten, also auf den Etiketten, die auf den Büchsen waren, zwei Knochen waren mit einem Totenkopf und das oben drüber stand Zyklon B, Gift. Sonst stand von Warnstoff stand nein, nichts weiter. Nein, nein. Sagen Sie, der Vorsitzende hat Ihnen vorgehalten, dass Sie in der 14.179 bei dem Vorhaltblatt aus den Akten, dass Sie bei der Vernehmung des Kreisgerichts Weißenfels vom 16.11.1962 die beiden Vornamen Franz Johann des Angeklagten Hoffmann Franz Johann genannt haben. Sind Ihnen diese Namen etwa von dem Richter vorgehalten worden oder genannt worden, der Sie vernommen hat? Das war wohl der Direktor des Kreisgerichts, der Direktor Hauschild. Der hat die Vornamen auch erwähnt, aber ich hatte schon vorher gesagt, dass der Johann, Franz Johann... Also das war Ihnen schon... Das war Ihnen noch aus Auschwitz. Ja, das hatte ich noch in Erinnerung. Gut. Ich danke schön. Weil ich den Lagerführer in nicht guter Erinnerung hatte. Ich habe keine weiteren Fragen. Ab die Verteidigung. Herr Rechtsanwalt Göllner. Herr Zeuge, Sie haben eine Reihe von Personen genannt, die mit Ihnen als Desinfektoren tätig waren. Ich habe mir notiert, Schalmis und Hagen. Haben Sie noch Verbindung zu diesen? Nein, nein. Zu keinem mehr? Nein. Haben die 45 überlebt oder sind sie umgekommen? Das weiß ich nicht. Ja, der Angeklagte Hoffmann hat noch eine Erklärung. Bitte schön, ja. Herr Vorsitzender, ich bitte um einige Fragen an den Zeugen. Oh, oder Moment, wollten Sie, Herr Dr. Eckert, noch eine Frage sprechen? Keine Frage mehr. Bitte schön, ja. Herr Zeuge, können Sie etwas Genaueres sagen, wann ich die Selektion im C-Lager und im B-Lager mit den Ärzten durchgeführt habe? Welchem Jahr oder Monat? Das kann ich nicht mehr genau sagen. Ja, ungefähr. Ich kam in sämtliche Lager rum und Nun könnte es möglich sein, dass ich die Datums verwechsel. Also ich kann mich da... War das im Jahr 43, Ende 43, oder war das im Jahr 44 noch, oder war das früher, vor 43? Das kann ich auch nicht mehr sagen. Und dann die Selektion im Zigeunerlager, sagten Sie, kurz vor der Räumung des Zigeunerlagers. Ja. Das Zigeunerlager wurde geräumt, wie Sie sagten, am 1. August 45. Ja, nein, 44. 1. August 44, jawohl. Ja. Und da war ich kurz vor der Räumung. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass ich am 15. Mai 1944 Auschwitz verlassen habe. Da konnte ich nicht mehr bei der Selektion im Zigeunerlager anwesend gewesen sein. Und beim Rückmarsch war ich demnach auch nicht dabei, denn der Rückmarsch war ja am 18. Januar 1945. Ja. Ja. Und 15 mal 44, sage ich Ihnen noch einmal, habe ich Auschwitz verlassen, konnte ich auch nicht dabei gewesen sein. Dann weiter zu meinem Vornamen Franz Johann. Wann haben Sie das erste Mal gehört von Franz Johann Hofmann? Das habe ich gehört, das erste Mal in Auschwitz im Zigeunerlager. Von wem? Von dem Roten Führer Scheimis. Herr Zeuge, da kann ich Ihnen nur das eine sagen. Das ist eine ganz große Lüge. Ja, ja, das dürfen Sie nicht sagen. Da Entschuldigung, Herr Vorsitzender. Ja. Das entspricht nicht der Wahrheit. Denn mein zweiter Name, Johann, Franz Johann Hofmann, das stimmt. Ja. Aber mein zweiter Name, Johann, ist erst bekannt seit meiner Festnahme im April 59 aufgrund meiner Geburtsurkunde von Hof. Und vorher ist mein Name nirgends genannt worden. In Auschwitz nicht, in den ganzen Lager nicht, wo ich war. Also kann das auch nicht stimmen. Wo haben Sie das? Haben Sie vielleicht woanders gehört? Zeitung oder sonst irgendetwas? Aber nie von Auschwitz. Ja. Sonst noch was? Nein, Herr Vorsitzender. Haben Sie den Vorhalt gehört? Jawohl. Dass der Hofmann zu dieser Zeit nicht mehr in Auschwitz gewesen sein soll und dass er deshalb A, bei den Selektionen im Zigeunerlager und B, auch nicht teilgenommen haben kann an dem Rückmarsch? Ich kann mich ja auch irren in Bezug aufs Zigeunerlager, dass er dort dabei war bei den Selektionen, denn da war der Lagerführer mit dabei und Dr. Mengele. Da war ich ja auch nicht dabei. Wann habe ich das Zigeunerlager verlassen? Vielleicht kennen Sie das sagen. Das behaupte ich ja auch nicht. Können Sie vielleicht sagen, wann ich das Zigeunerlager abgegeben habe? Weiß ich auch nicht mehr. Das war im September 43. Weiter habe ich keine Fragen, Herr Vorsitzender. Ja. Herr, der Angeklagte Klär. Herr Zeuge, ich habe zwei Fragen an Sie zu stellen. Wie Sie schon bereits gesagt haben, war ich der Desinfektor von den Entseuchungen im Lager. Wir sind doch nicht bloß im Stammlager, sondern wir haben im Stammlager, wir haben in Burkenau, wir haben in den Außenlager, wir haben den Wachstrumband, alles desinfiziert. Ist das richtig? Jawohl. Ist nach Ihrer Meinung, besteht da eine Möglichkeit, dass ich außer der Desinfektion noch zu einem anderen Dienst, zum Beispiel als STG im Stammlagerdienst machen konnte, mit diesem Auftrag, den ich durchzuführen hatte? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Danke. Ich habe keine Fragen. Ja. Sonst sind keine Fragen mehr. Werden Anträge zur Beeidigung gestellt? Nein. Herr Zeuge.